Szene 5 von Faust. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Faust, der Tragödie erster Teil, von Johann Wolfgang von Goethe. Szene 5. Vor dem Tor. Spaziergänger aller Art ziehen hinaus. Einige Handwerksbursche. Warum denn dort hinaus? Andere. Wir gehen hinaus aufs Jägerhaus. Die Ersten. Wir aber wollen nach der Mühle wandern. Ein Handwerksbursch. Ich rate euch, nach dem Wasserhof zu gehen. Zweiter. Der Weg dahin ist gar nicht schön. Die Zweiten. Was tust denn du? Ein Dritter. Ich gehe mit den anderen. Vierte. Nach Burgdorf kommt herauf. Gewiss dort findet ihr die schönsten Mädchen und das beste Bier und Händel von der ersten Sorte. Fünfte. Du überlustiger Gesell, juckt dich zum dritten Mal das Fell? Ich mag nicht hin, mir graut es vor dem Orte. Dienstmädchen. Nein, nein, ich gehe nach der Stadt zurück. Andere. Wir finden ihn gewiss bei jenen Pappeln stehen. Erste. Das ist für mich kein großes Glück, er wird an deine Seite gehen. Mit dir nur tanzt er auf den Plan. Was gehen mich deine Freunde an? Andere. Heute ist er sicher nicht allein. Der Krauskopf sagt, er würde bei ihm sein. Schüler. Blitz, wie die wackern Dirnen schreiten. Herr Bruder, komm, wir müssen sie begleiten. Ein starkes Bier, ein beizender Tobak und eine Magd im Putz, das ist nun mein Geschmack. Bürgermädchen. Da sieh mir nur die schönen Narben. Es ist wahrhaftig eine Schmach. Gesellschaft könnten sie die allerbeste haben. Und laufen diesen Mägden nach. Zweiter Schüler zum Ersten. Nicht so geschwind, dort hinten kommen zwei. Sie sind gar niedlich angezogen. Es ist meine Nachbarin dabei. Ich bin dem Mädchen sehr gewogen. Sie gehen ihren stillen Schritt und nehmen uns doch auch am Ende mit. Erster. Herr Bruder, nein, ich bin nicht gern geniert. Geschwind, dass wir das Wildbrett nicht verlieren. Die Hand, die samstags ihren Besen führt, wird sonntags dich am besten karessieren. Bürger? Nein, er gefällt mir nicht, der neue Bürgermeister. Nun, da er es ist, wird er nur täglich dreister. Und für die Stadt, was tut er denn? Wird es nicht alle Tage schlimmer? Gehorchen soll man, mehr als immer. Und zahlen, mehr als je vorher. Bettler singt. Ihr guten Herren, ihr schönen Frauen, so wohlgeputzt und backenrot, belieb es euch, mich anzuschauen, und seht und mildet meine Not. Lasst hier mich nicht vergebens leihen, nur der ist froh, der geben mag, ein Tag den alten Menschen feiern. Es sei für mich ein Erntetag. Anderer Bürger. Nichts Besseres weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten, weit in der Türkei, die Völker aufeinanderschlagen. Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus und sieht den Fluss hinab, die bunten Schiffe gleiten. Dann kehrt man abends froh nach Haus und segnet Fried und Friedenszeiten. Dritter Bürger. Herr Nachbar, ja, so lass ich's auch geschehen. Sie mögen sich die Köpfe spalten, mag alles durcheinander gehen. Doch nur zu Hause bleibt's beim Alten. Alte zu den Bürgermädchen. Ei, wie geputzt, das schöne junge Blut. Wer soll sich nicht in euch vergaffen? Nur nicht so stolz, es ist schon gut. Und was ihr wünscht, das wüsst ich wohl zu schaffen. Bürgermädchen? Agathe, fort! Ich nehme mich in Acht, mit solchen Hexen öffentlich zu gehen. Sie ließ mich zwar in St. Andreas Nacht den künftigen Liebsten leiblich sehen. Die andere?

den wir mit frischem Trunk gefüllt. Ich bring ihn zu und wünsche laut, dass er nicht nur den Durst euch stillt. Die Zahl der Tropfen, die er hegt, sei euren Tagen zugelegt. Faust. Ich nehme den Erquickungstrank, erwidere euch allen Heil und Dank. Das Volk sammelt sich im Kreis umher. Alter Bauer. Fürwahr, es ist sehr wohl getan, dass ihr am frohen Tag erscheint. Habt ihr es vormals doch mit uns an bösen Tagen gut gemeint? Gar mancher steht lebendig hier, den euer Vater noch zuletzt der heißen Fieberwut entriss, als er der Seuche Ziel gesetzt. Auch damals ihr, ein junger Mann, ihr gingt in jedes Krankenhaus, gar manche Leiche trug man fort, ihr aber kamt gesund heraus, bestandet manche harte Proben, dem Helfer half der Helfer droben. Alle? Gesundheit dem bewährten Mann, dass er noch lange helfen kann. Faust? Vor jenem Droben steht gebückt, der helfen lehrt und Hilfe schickt. Er geht mit Wagnern weiter. Wagner? Welch ein Gefühl musst du, o großer Mann, bei der Verehrung dieser Menge haben? O glücklich, wer von seinen Gaben solch einen Vorteil ziehen kann! Der Vater zeigt dich seinem Knaben, ein jeder fragt und drängt und eilt, die Fiedel stockt, der Tänzer weilt. Du gehst, in Reihen stehen sie, die Mützen fliegen in die Höhe, und wenig fehlt, so beugen sich die Knie, als käm das Venerabile. Nur wenig Schritte noch hinauf zu jenem Stein. Hier wollen wir von unserer Wandrung rasten. Hier saß ich oft gedankenvoll allein und quälte mich mit Beten und mit Fasten. An Hoffnung reich, im Glauben fest, mit Tränen, Seufzen, Händeringen, dacht ich, das Ende jener Pest vom Herrn des Himmels zu erzwingen. Der Menge Beifall tönt mir nun wie Hohn. O könntest du in meinem Innern lesen, wie wenig Vater und Sohn solch eines Ruhmes wert gewesen. Mein Vater war ein dunkler Ehrenmann, der über die Natur und ihre heil'gen Kreise in Redlichkeit, jedoch auf seine Weise, mit grillenhafter Mühe sann, der in Gesellschaft von Adepten sich in die schwarze Küche schloß und nach unendlichen Rezepten das Widrige zusammengoss. Da ward ein roter Leu, ein kühner Freier, im lauen Bad der Lilie vermählt, und beide dann mit offnem Flammenfeuer aus einem Brautgemach ins andere gequält. Erschien darauf mit bunten Farben die junge Königin im Glas. Hier war die Achtzenei, die Patienten starben, und niemand fragte, wer genas. So haben wir mit höllischen Latwergen in diesen Tälern, diesen Bergen, weit schlimmer als die Pest getobt. Ich habe selbst den Gift an Tausende gegeben. Sie welkten hin. Ich muß erleben, dass man die frechen Mörder lobt. Wie könnt ihr euch darum betrüben? Tut nicht ein braver Mann genug, die Kunst, die man ihm übertrug, gewissenhaft und pünktlich auszuüben? Wenn du als Jüngling deinen Vater ehrst, so wirst du gern von ihm empfangen. Wenn du als Mann die Wissenschaft vermehrst, so kann dein Sohn zu höherem Ziel gelangen. O, glücklich, wer noch hoffen kann, aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen. Was man nicht weiß, das eben brauchte man, und was man weiß, kann man nicht brauchen. Doch lass uns dieser Stunde schönes Gut durch solchen Trübsinn nicht verkümmern. Betrachte, wie in Abendsonne glut die grün umgebnen Hütten schimmern. Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt. Dort eilt sie hin und fordert neues Leben. O, daß kein Flügel mich vom Boden hebt, ihr nach und immer nach zu streben. Ich säh im ewigen Abendstrahl die stille Welt zu meinen Füßen. Entzündet alle Höhn, beruhigt jedes Tal, den Silberbach in goldne Ströme fließen. Nicht hemmte dann den göttergleichen Lauf der wilde Berg mit allen seinen Schluchten. Schon tut das Meer sich mit erwärmten Buchten vor den erstaunten Augen auf. Doch scheint die Göttin endlich wegzusinken. Allein der neue Trieb erwacht. Ich eile fort, ihr ew'ges Licht zu trinken. Vor mir den Tag und hinter mir die Nacht, den Himmel über mir und unter mir die Wellen. Ein schöner Traum, indessen sie entweicht. Ach, zu des Geistes Flügeln wird so leicht kein körperlicher Flügel sich gesellen. Doch ist es jedem eingeboren, dass sein Gefühl hinauf und vorwärts dringt. Wenn über uns im blauen Raum verloren ihr schmetternd Lied die Lärche singt. Wenn über schroffen Fichtenhöhen der Adler ausgebreitet schwebt und über Flächen übersehen der Kranich nach der Heimat strebt. Ich hatte selbst oft grillenhafte Stunden, doch einen solchen Trieb habe ich noch nie empfunden. Man sieht sich leicht an Wald und Feldern satt, des Vogels Fittich werde ich nie beneiden. Wie anders tragen uns die Geistesfreuden von Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt. Da werden Winternächte hold und schön, ein selig Leben wärmet alle Glieder. Und ach, entrollst du gar ein würdig Pergament, so steht der ganze Himmel zu dir nieder. Du bist dir nur des einen Triebs bewusst, o lerne nie den andern kennen. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die eine will sich von der andern trennen. Die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen. Die andere hebt gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden hoher Ahnen. O, gibt es Geister in der Luft, die zwischen Erd und Himmel herrschend weben, so steiget nieder aus dem goldnen Duft und führt mich weg zu neuem, buntem Leben. Ja, wäre nur ein Zaubermantel mein, und trüg er mich in fremde Länder, mir sollt er um die köstlichsten Gewänder nicht feil um einen Königsmantel sein. Berufe nicht die wohlbekannte Schar, die strömend sich im Dunstkreis überbreitet, dem Menschen tausendfältige Gefahr von allen Enden her bereitet. Von Norden dringt der scharfe Geisterzahn auf dich herbei, mit pfeilgespitzten Zungen. Von Morgen ziehen, vertrocknen sie heran und nähren sich von deinen Lungen. Wenn sie der Mittag aus der Wüste schickt, die Glut auf Glut